Dieses Audiobook wird Ihnen präsentiert von Audible. Audible. Clever lesen. Einfach Zeit sparen. Hopp. Osterhase oder Superstar? Das Originalhörspiel zum Film. Der Traum jedes Hasen ist es, Osterhase zu werden. Wenn Kinder am Ostermorgen ihre Körbchen mit Süßigkeiten und bemalten Eiern finden, dann sind die Osterhasen diejenigen, bei denen sie sich bedanken. Seit Generationen ist das so. Aber nicht jeder Hase kann Osterhase werden. Man muss etwas Majestätisches haben, etwas Würdevolles. Und man muss ein Hase sein. Zumindest war das bisher so. Wie Fred O'Hare, ein Mensch, der erste menschliche Osterhase wurde, davon handelt diese Geschichte. Als sie beginnt, ist Fred O'Hare noch ein Kind in Kalifornien, in Nordamerika. Und weit weg auf der Osterinsel lebt ein junger Hase, der nichts lieber tut als trommeln. Dieser Hase heißt Ibi. Ibi! Sein Vater sucht ihn gerade. Ibi! Ibi sitzt auf einer riesigen Statue, die aussieht wie ein gigantischer Menschenkopf aus Stein. Wo bist du? Endlich bemerkt er seinen Vater unten im Gras. Oh, hi, Dad! Mit einem großen Satz springt er von der Statue. Da bist du ja. Sohn, ich habe nachgedacht. Du bist dermaßen gewachsen. Du bist ja schon fast einen Meter groß. Über einen Meter, wenn man die Ohren mitzählt. Die Ohren zähle ich immer mit. Also, hast du Lust, mich heute zur Arbeit zu begleiten? Wow, ob ich Lust habe? Das ist ja super cool. Das habe ich auch gesagt, als mein Vater mich zum ersten Mal mitgenommen hat. Unten an der Statue öffnet sich eine Aufzugtür. Ein Hasenliftboy steht im Inneren. Ich hab zwar nicht cool gesagt, aber abwärts bitte. Als die Türen des Aufzugs sich wieder öffnen, treten Ibi und sein Vater in eine Fabrik. Eine riesenhafte Süßigkeitenfabrik. Lange Reihen von Maschinen produzieren alle möglichen Arten von Leckereien, die dann auf langen Fließbändern landen. Schokoladeneier, bunte Schokolinsen, Zuckermandeln und vieles mehr fahren so zu Arbeitern, die alles sortieren und in Osterkörbchen abfüllen. Fässer voll flüssiger Schokolade stehen bereit, um Millionen von Formen zu füllen. Schokohäschen, Küken, Eier und so weiter. Riesige Stanzen und Schneidemaschinen hobeln und fräsen aus Schokoladeblöcken große, massive Osterhasen. Pralinen werden automatisch in Papier eingewickelt. Danke. Nur zu, Sohn. Sieh dich ruhig um. Wow! Oh, so viele Süßigkeiten. Kleine Küken und Hasen bemalen kunstvoll große Ostereier. Als Aufseher fahren einige Hasen auf kleinen Wägelchen zwischen den Stationen hin und her. Vorsicht, mein Sonnenschein! Riesenhafte mechanische Plätzchenausstecher stellen kükenförmige Marshmallows her. Ibi ist begeistert. Ibi, willkommen in der Osterfabrik. Hier stellen wir alle Süßigkeiten und Eier her, die ich zu den Kindern auf der ganzen Welt bringe. Die Fabrik ist überwältigend groß und bunt. Ist ziemlich beeindruckend, oder? Das ist absolut irre, Dad. Freut mich, dass es dir gefällt, weil das eines Tages alles dir gehört. Oh, wirklich? Aber jetzt komm, es gibt noch so viel zu sehen. Daddy, wie heißt denn das Dingsterbums hier? Ah, das ist die Marshmallow-Kükenmaschine. Fand ich auch toll, als ich so alt war wie du. Als dein Großvater, der vor mir der Osterhase war, mich zum ersten Mal auf genau denselben Rundgang mitgenommen hat. Aus einer großen Presse stibitzt sich Ibi ein Marshmallow-Ei und probiert. Hallo. Hallo, Puschelchen. Was machst du denn? Ah, wir essen die Süßigkeiten nicht. Wir stellen sie her. Aber ich dachte... Ibi? Er ist erwischt worden. Ein großes, dickes Hühnchen steht plötzlich vor ihm. Das ist mein Stellvertreter Carlos. Ist schon gut, Carlos. Ibi hat nur eine Geschmacksprobe genommen. Nicht wahr, mein Sohn? Ja, eine Geschmacksprobe und es schmeckt richtig klasse. Sein Vater nimmt auch ein Stück, spuckt es aber sofort wieder aus. Nein. Nein, mein Sohn, an deinem Geschmackssinn müssen wir wohl noch arbeiten. Carlos, zu viel Marsch, nicht genug Mello. Ganz genau, Senior, das wollte ich auch gerade sagen. Phil, zu viel Marsch, nicht genug Mello. Phil, ein viel kleineres Hühnchen mit Irokesenschnitt, ist Carlos' Assistent. Er hat beim Arbeiten Kopfhörer auf. Phil liebt Musik. I wanna put on. Phil? Mama, Phil! Oh. Hi, Boss. Keine Tanzerei bei der Arbeit. Ist verboten. Ja, Sir. Ich war sehr böse. Ei, tut mir sehr leid, Senior. Ich kümmere mich persönlich darum. Väterlich ermahnt der Osterhase seinen Stellvertreter. Sehr gut. Ostern steht vor der Tür, Carlos. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Sí, Senior. Denk immer daran, Ibi. Wir dürfen keine Fehler machen. Die ganze Welt verlässt sich auf uns. Ist, glaube ich, ganz schön schwer. Ich weiß nicht, ob ich das kann, Dad. Ach komm schon, mach dir keine Sorgen. Ja, die Verantwortung ist groß, aber du wirst bereit sein. Das musst du auch, denn in ein paar Jahren übernimmst du das Ei des Schicksals. Er deutet auf ein goldenes Zepter in einer Vitrine. An der Spitze prangt ein großes, leuchtend rotes Osterei. Und empfängst damit die Zauberkraft des Osterhasen. Gut, weiter geht's. Wiedersehen, Carlos. Okay, ciao. Dann bis später. Die Hasen gehen weiter. Carlos bleibt zurück. Er schaut ihnen unfreundlich nach. Genieß dein Leben auf der Sonnenseite, kleines Buschelchen. Es ist Ostern. In Los Angeles wohnt ein Junge namens Fred O'Hare. Er wacht mitten in der Nacht auf. Schlaftrunken schaut er aus dem Fenster. Draußen landet eine fliegende Maschine, die bunte Bonbons verstreut. Sie sieht aus wie ein großes Ei auf Schlittenkufen. Gezogen wird sie von vielen kleinen Küken. Und oben, auf dem Fahrersitz, sitzt der Osterhase. An seiner blauen Uniformjacke blitzen die Knöpfe. Er steigt ab und läuft durch den Garten. Das Ei öffnet sich und mehrere weitere Häschen verteilen sich im Garten, um die Eier zu verstecken. Fred schnappt sich seine Kamera und rennt los. Aber als er auf der Terrasse ankommt, ist es zu spät. Alles ist wieder ruhig. Vor ihm liegt ein Schokoladenhase. Er nimmt ihn an sich. 20 Jahre später. Fred ist inzwischen erwachsen geworden, wohnt aber immer noch bei seinen Eltern. Zu der Großstadt Los Angeles gehört auch Beverly Hills und Hollywood. In dem Viertel, in dem die Familie von Fred wohnt, ist allerdings kein Hollywood-Glamour zu spüren. Hier wohnen einfache Leute. Die O'Hares versammeln sich gerade am Esstisch. Fred, seine Schwester Sam, die etwa Mitte 20 ist, die 10 Jahre alte Adoptivschwester Alex und die Eltern Bonnie und Henry. Vater Henry wendet sich Alex zu. Was gibt's Neues bei meinen Kindern? Ich hatte heute Probe für unsere Osteraufführung. Oh. Normalerweise wird der Osterhase immer von einem Jungen gespielt, aber für mich haben sie eine Ausnahme gemacht, weil sie sagen, dass meine Singstimme so gut ist. Das ist ja toll, Schatz. Sam, wie ist es bei dir? Also bei mir steht wohl eine große Beförderung an. Wirklich? Fantastisch. Dass 2 meiner Kinder sich so viel Mühe geben. Fred fühlt sich unbehaglich. Also Fred, wie lief das Vorstellungsgespräch? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es das ist, was ich eigentlich suche, Dad. Ach nein? Ist das eine bezahlte Arbeit? Dann ist es genau das, was du suchst. Wow, das ist krass. Die anderen schauen sich alle bedeutungsvoll an und nicken sich zu. Warum nickt ihr denn alle so? Freds Mutter liest von einem Zettel ab. Lieber Fred, als deine Mutter habe ich dich immer geliebt. Und es tut mir so sehr weh, dir auf diesem Wege sagen zu müssen, dass die Zeit kommt, da jeder junge Mann die Pflicht hat, erwachsen zu werden und das Nest zu verlassen. Die anderen ziehen ebenfalls Zettel vor. Ihr habt euch alle vorher was aufgeschrieben? Fred, wir machen das nur, weil wir dich lieben, Junge. Familie Sedeki aus unserer Straße hat das mit ihrem Sohn Jordi auch durchgemacht. Den ganzen Tag lag er auf dem Sofa und hat Gerichtsshows gesehen. Aber dann haben sie Familienrat gehalten und heute hat er einen Job in der Apotheke und eine eigene Wohnung. Okay, aber ich will gar nicht in der Apotheke arbeiten, Mom. Aber irgendwas musst du tun. Du musst mal sowas wie ein eigenes Leben führen. Du musst dir eine Arbeit suchen und du musst ausziehen. Ganz besonders Letzteres. Was soll das? Ich bin ausgezogen. Und ich hatte einen Job. Was kann ich dafür, wenn die Leute entlassen? Fred, das ist über ein Jahr her. Du musst allmählich mal wieder etwas tun. Ja, und außerdem hast du doch so viel Potenzial. Ja. Danke, Mom. Manchmal glaube ich, ihr habt mich nur adoptiert, weil Fred immer so eine Enttäuschung für euch war. Wow. Alex, was du da gesagt hast, war sehr verletzend. Aber ihr widerspricht nicht. Sei still und iss. Mom, Dad, ich versuche es doch, okay? Ich hatte doch Bewerbungsgespräche, gerade heute. Ja, aber es war nicht das, was du suchst. Irgendwas ist doch immer. Der Weg ist dir zu weit, der Parkplatz ist zu weit vom Bürogebäude entfernt. Ja? Der Mann am Schreibtisch nebenan roch irgendwie komisch. Er hat auch komisch gerochen. Fred, nichts ist jemals gut genug für dich. Ich soll mich doch jetzt nicht festlegen, oder? Ich find festlegen gut. Hey, Dad, als ich noch klein war, hast du gesagt, dass ich mal was Bedeutendes machen würde. Ja, Aber jetzt, sage ich dir, vergiss das Bedeutende und kümmere dich erstmal um einen echten, reellen Job. Im Zimmer von E.B. auf der Osterinsel hängt alles voller Poster von Musikern. Außerdem ist es mit einem Schlagzeug ausgestattet. Daran sitzt er in jeder freien Minute. Bei ihm ist Phil, das kleine musikalische Küken, das so gerne tanzt. Auch E.B. ist in den letzten Jahren erwachsener geworden. Die offizielle Osterhasenuniform wie sein Vater trägt er allerdings nicht, sondern ein offenes, kariertes Hemd und ein T-Shirt. E.B.! E.B.! Oh, hallo, Dad. Und, was sagst du? Es war toll. Es war toll und knackig. Aber, E.B., solltest du nicht deine Rede einstudieren? Du wirst doch gleich vor 3000 deiner Gefährten zum Osterhasen gekrönt. Was das angeht... Ja? Hör zu, Dad. Also, seit ich ungefähr so groß war, hieß es immer, der Osterhase würde das nicht tun. Der Osterhase muss perfekt sein, aber... Ich bin nicht perfekt. Das weiß ich doch, Sohn, aber irgendwann kommt das schon noch. Aber ich... hör zu. Du willst mich haben wie das hier. Er nimmt ein buntes Osterei in die Hand. Aber vielleicht bin ich das nicht, vielleicht... Bin ich... Er schaut sich um. Vielleicht bin ich ja das. Er sieht eine Socke, nimmt sie und gibt sie seinem Vater. Eine Socke? Ah. Ja, genau. Ich bin metaphorisch gesehen vielleicht eine Socke. Ich bin vielleicht kein besonders gutes Ei, aber dafür bin ich vielleicht die beste Socke aller Zeiten. Osterkörbchen auszuliefern ist vielleicht nicht so mein Ding. Aber dafür bin ich vielleicht ganz toll in was anderem. Er zeigt auf sein Schlagzeug. Oh, das Schlagzeug! Na, das finde ich doch toll. Ich finde es sehr schön, dass du ein Hobby hast. Jeder soll dein Hobby haben. Aber das ist kein Hobby, Dad. Ich will Drummer einer Band sein. Ich will was von der Welt sehen. E.B., der Osterhase sieht doch die Welt. Alle Länder in einer Nacht. Und er macht jeden Menschen auf der Welt glücklich. Nein, Dad. Ich will nicht der Osterhase sein. Jetzt hör mal zu. Eine 4000-jährige Tradition geht nicht zu Ende. Nur weil ein egoistischer Hase keine Lust darauf hat. Hör doch, Dad. Nein, E.B., du hörst jetzt. Du wirst gefälligst der Osterhase. Du wirst dich zusammenreißen, dein Schlagzeug entsorgen und dir über deine Pflichten klar werden. Wir sehen uns draußen. Er stürmt raus. Nein, das werden wir wohl nicht. Kurz darauf fliegt aus der Nase einer Osterinselstatue ein Rucksack. Dann wird ein Seil heruntergelassen. Er lässt sich am Seil herunter, schnappt seine Tasche und flitzt zu einem Kreis von großen Steinköpfen. Dort steht ein Bildschirm, mit dem sich anscheinend automatisch Reisen buchen lassen. Er tippt ein: Hollywood. Reiseziel, wo Träume wahr werden. Snackausfall während des Fluges. Gepäck. Nur Emotionales. Ein großes Kaninchenloch öffnet sich vor seinen Füßen. Es leuchtet von innen. E.B. springt hinein. Oh. Au! Die Kaninchenlöcher sind das Verkehrsmittel des Osterhasen. An einem ganz anderen Ort ploppt E.B. gleich darauf wieder an die Luft. Aus einem anderen Kaninchenloch. Er schaut sich um. Es ist Nacht. Er steht auf einem Hügel. Vor ihm breiten sich die Lichter einer großen Stadt aus bis zum Horizont. Los Angeles. Als er sich umdreht, sieht er die riesengroßen Buchstaben, die auf den Hügel gebaut sind. Hollywood. Ich hab's geschafft. Hollywood. Gut, das erste auf der Tagesordnung. Erstmal eine Bleibe suchen. Er schaut auf den Stadtplan, den er dabei hat. Ah, perfekt. Fred verlässt im gleichen Moment das Haus seiner Familie. Er hat einen Rucksack mit Klamotten dabei. Seine Schwester Sam läuft ihm nach. Fred, warte mal, warte. Fred. Hast du davon gewusst, Sam? Also ja. Jetzt hör mal zu. Die Regeln im Familienrat besagen, dass ich dir eigentlich überhaupt nicht helfen darf, okay? Also was ich jetzt mache, darfst du niemandem verraten. Nein, ich werde kein Geld von dir annehmen. Ich wollte auch keins geben. Sie hält einen Zettel mit einer Adresse in der Hand. Nennen wir es doch Darlehen. Fred, du hast morgen ein Vorstellungsgespräch in der Firma von einem Freund. Hab eine Menge Pläne für morgen. Das stimmt doch gar nicht. Ich hab viel zu tun. Nein, also, das ist eine Stelle für Berufseinsteiger. Für Berufseinsteiger? Bei einer Videospielfirma. Klingt gar nicht uncool. Allerdings. Nun nimmt er doch den Zettel. Na gut, wenn's dir so viel bedeutet, schau ich mal vorbei. Nein, Fred, nein, du schaust nicht mal vorbei. Du reinigst dich, du rasierst dich und du reißt dich zusammen. Die drei Rirs. In ein paar Monaten. In ein paar Wochen siehst du einen ganz neuen Fred. Ja. Bis Ostern, das ist in 2 Wochen. Bis Ostern habe ich einen neuen Job, eine neue Wohnung, ein neues Leben. Hört sich toll an. Okay. Er nimmt seinen Kleidersack. Wenn du mich dann jetzt entschuldigst, ich schlafe in meinem Auto. Fred, hör mal, mein Boss ist ein paar Wochen im Urlaub und er hat mich gebeten, auf sein Haus aufzupassen. Jedenfalls, er hat Hunde und wie du weißt, habe ich Angst vor Hunden. Also, könntest du das für mich übernehmen? Sie hält einen Schlüsselbund hoch. Wohnt dein Boss nicht in so einer super Riesenvilla? Ja, in Beverly Hills. Und er liebt dieses Haus mehr als seine eigenen Kinder. Das heißt, du musst dich benehmen, okay? Du fasst nichts an, du machst nichts kaputt und du gehst nicht in die obere Etage. Was ist in der oberen Etage? Fred! Ah, okay. Und nicht vergessen, die Hunde zu füttern. Alles klar. Danke, Sam. Gern geschehen. Die Adresse habe ich dir aufgeschrieben. Okay. Sie umarmen sich liebevoll. Aber Fred? Ja? Wenn du Scheiße baust, leg ich dich um. Alles klar. Ibi hat die Villa von Hugh Hefner gefunden, dem Gründer der Zeitschrift Playboy. Sie liegt ebenfalls im Stadtteil Beverly Hills. Er ist allerdings nur bis zur Sprechanlage am Tor gelangt. Hören Sie doch, das ist die Playboy Mansion, kein Hotel. Ja klar, aber... In diesem Ding hier steht, die Playboy Mansion bietet seit 1971 sexy Hasen aus aller Welt ein Zuhause. Kommen Sie mal ein bisschen näher. Ich kann Sie nicht sehen, mein Freund. Er hält den Stadtplan vor sein Gesicht, sodass die Kamera nur den Plan erfasst. Und es ist nun mal so, zum einen bin ich ein Hase und zum anderen bin ich auch noch sexy. Für sowas habe ich keine Zeit. Hallo? Hallo? Niedergeschlagen zieht er ab. Sein Magen knurrt. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Vielleicht ist das hier der Tellerwäscherteil. Fred ist auf dem Weg zur Villa von Sams Chef. Er fährt mit einem alten Volvo-Kombi die Straße entlang und späht nach den Nummern, die an den Häusern stehen. Okay, also Broadway Terrace 54. Wow, das gibt's doch nicht. Er sieht eine tolle Villa. Hallo, Freds neue Bude. Ibi ist gleichzeitig eine Ecke weiter. Vielleicht ist es ja sogar gut. Alle großen Künstler leiden, bevor sie berühmt werden. Diese Lady hat Harry Potter geschrieben, als sie pleite war. Es ist nur der Hunger, die Einsamkeit und Erschöpfung, die einen fertig machen. Er tritt auf die Straße. Oh, kann denn diese Nacht überhaupt noch schlimmer werden? Freds Autoscheinwerfer kommen auf ihn zu. Oh, ja klar, mit dem Autounfall. Danke. Ibi bleibt benommen auf dem Asphalt liegen. Ah, au. Au. Oh, der lebt noch. Irgendwas muss ich machen. Das müsste gehen. Er nimmt einen schweren Stein aus einem Vorgarten. Keine Sorge, kleiner Freund. Ich erlöse dich von deinem Leiden. Ibi öffnet mühsam die Augen. Nein! Wer hat das gesagt? Fred schaut sich um. Was glaubst du, wer das gesagt hat? Dein jüngstes Opfer. Fred schaut den Hasen an. Weißt du was? Wir können die Versicherungsfuzzis da gerne rauslassen. Ich könnte doch einfach vielleicht ein paar Monate bei dir wohnen. Freds Augen weiten sich. Er ist völlig geschockt. Er dreht sich um und rennt um sein Leben. Nein. Nicht wahr. So schnell er kann, rast er die Auffahrt hoch zu der Villa. Er reißt die Tür auf, hechtet rein und lehnt sich dann von innen gegen die Glasscheibe. Entschuldigung. Fred rennt weiter weg, in die Küche. Du hast dein Auto da hinten stehen lassen und das Licht ist noch an. Wollt's nur sagen. Er schnappt sich eine Bratpfanne als Waffe und geht hinter dem Küchentresen in Deckung. Ibis Schritte kommen immer näher. Langsam und vorsichtig steht Fred auf. Er sieht... Ibi ganz cool auf dem Küchentisch sitzen. Okay, sprich nochmal. Sag irgendwas. Ich bin Ibi. Und wer bist du? Ich bin Fred. Okay, Fred. Ich hab tierischen Hunger. Was wird denn hier imbisstechnisch so geboten? Hektisch schaut Fred sich in der Küche um. Okay. Ja, bitte. Er greift das erste Beste und steckt es dem Hasen in den Mund. Oh, das ist ja... Der spuckt es aus. Was ist das denn? Da getrockneter Truthahn. Erst fährst du mich einfach mit dem Auto um und dann vergiftest du mich mit so einer Truthahnkeule. Warum hast du mich so? Okay, hast du vielleicht eine Lieblingsspeise, du verrücktes kleines Vieh? Naja. Fred hat eine Idee. Karotten? Oh, er ist ein Genie. Eine Karotte, okay? Er geht an den Kühlschrank, findet eine Karotte und gibt sie Ibi. Dann hoppe jetzt mal los, raus aus Freds Leben und zurück in deinen Zauberwald. Du wirfst mich aus. Ja, das ist gerade nicht... Moment, das ist gerade unpassend. Oh ja, du meinst so unpassend wie ein Vollidiot, der einen einfach so mit einem Auto umnietet, ne? Na, lass mal gut sein, ist schon okay. Er springt auf den Boden und wankt etwas. Oh, mein Bein. Oh. Beim Gehen täuscht er schlimme Schmerzen vor und hinkt übertrieben stark. Ich meine, du kannst ja auch nicht jeder unschuldigen Kreatur helfen, die du verstümmelst. Oh, und es tut mir leid, wenn ich deine Stoßstange mit meinem Gesicht eingedellt habe. Warte! Ibi hält inne. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass du gerade wirklich hier bist und ich nicht wahnsinnig geworden bin und ich dich wirklich angefahren habe und du verletzt bist, denke ich, du kannst hier bleiben. Plötzlich kann der Hase wieder hüpfen. Danke, Kumpel. Und aufs Ohr hauen kann ich mich wirklich überall. Ernsthaft. Im Westflügel, Präsidentensuite, im Gästezimmer. Ich bin nicht wählerisch. Kurz darauf stehen sie in der Garage der Villa. Alles klar, okay. Und was ist das hier? Das ist ein Raum, in dem du schlafen kannst. Oh. Heute Nacht. Ich bin kein Auto. Warum soll ich denn hier bleiben? Hey, das hier ist nicht mein Haus. Nicht mal ich darf nach oben gehen und ich bin immerhin ein Mensch. Fred breitet Zeitungspapier und eine Decke auf dem Boden aus. Entschuldige, aber sag mal, wofür sind denn die ganzen Zeitungen? Ich bin jetzt nicht so die Leseratte oder so. Naja, du bist ein Tier und wie wir alle wissen, Tiere machen... Oh, ich verstehe schon. Ich schlafe also auf dem Boden in meinem eigenen Puppi und Pippi wie ein Schwein. Du darfst es gerne auch benutzen, wenn du magst. Tut mir leid. Nein, mach dir keine Vorwürfe, nur wegen solcher mittelalterlichen Zustände. Aha, ja, wie du meinst. Fred bewegt sich Richtung Tür. Ich gehe dann mal ins Bett. Und ich hoffe, da war ich schon die ganze Zeit. Also, gute Nacht. Oh, okay. Ich bleib dann also hier, ganz allein. Im Dunkeln. Und bei geschlossener Tür. In der Osterhasenfabrik ist die Stimmung schlecht. Die Mitarbeiter tuscheln. Alle sind angespannt. Hühnerküken Carlos, der dicke Stellvertreter des Osterhasen, erstattet seinem Chef gerade Bericht. Senor, ich habe Neuigkeiten. Unsere Produktion ist vollkommen ausgelastet. Unter meiner Aufsicht liegen wir absolut im Zeitplan für Ostern. Gut. Aber gibt's was Neues von meinem Sonnenschein? Oh ja, ich habe mich informiert. Die Sonne wird scheinen, eventueller Nebel verzieht sich. Zu Ostern gibt's glasklare Sicht, Senor. Nicht der Sonnenschein, mein Sonnenschein, Ibi. Oh, der Sonnenschein, Dios mio, hatte ich fast vergessen. Der Kaninchenbau wurde heute für eine außerplanmäßige Reise benutzt, Senor. Was? Du meinst, er ist weggelaufen? Ja, und ausgerechnet jetzt, wo wir doch so viel zu tun haben. Das ist eigentlich schon fast unverzeihlich. Was? Wie konnte er denn einfach so weglaufen? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Bitte, Senor, seien Sie nicht voreilig. Es ist noch viel zu früh, um ihn zu enterben. Carlos hoppelt neben Ibis Vater her. Ein bisschen wie ein Hase. Aber ich wollte ihn doch gar nicht. Moment mal, hoppelst du? Oh, tue ich das? Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Kommt mir ganz natürlich vor. Oh, wie dem auch sei, Senor. Dass Sie von dieser Sache offenbar sehr abgelenkt sind. Wäre es da nicht klug, die Führung abzugeben an, ich weiß auch nicht, jemand anderen? Tja, es müsste natürlich jemand sein, der ihr Vertrauen genießt, jemand, der es gewohnt ist, zu befehlen. Er wendet sich an seinen Assistenten, der gerade ein Ei bemalt. Phil, weitermachen, aber schneller. Schneller, ist gut. Und hör auf zu tanzen. Nicht tanzen, ja, Sir. Eieiei. Carlos, du hast recht. Vollkommen, Senor. Lass darum sofort die Pinks antreten. Verzeihung, was? Wir müssen Ibi finden. Die Pinks antreten lassen? Doch eigentlich nur in extremen Notsituationen zum Einsatz. Das ist eine extreme Notsituation. Die Pinks werden Ibi aufspüren. Sie müssen einfach. Der Osterhase geht weiter. Sie können mich nicht ewig ignorieren, Senor Hase. Im geheimen Quartier der Pink Berets piept der Alarm. Einsatz. Die Pinks sind die Leibgarde des Osterhasen. Drei durchtrainierte junge Häsinnen, zu erkennen an den pinken Kopfbedeckungen, die sie sich eben aufsetzen. Sie machen sich auf den Weg. Als sie unter dem nächtlich beleuchteten Hollywood-Schild aus dem Kaninchenloch kommen, werden sie von einem Wachmann entdeckt. Keine Bewegung! Aber die Pink Berets sind so leicht nicht aufzuhalten. Mit Blasrohr und einem Betäubungspfeil setzen sie ihn außer Gefecht. Eine der Pinks zieht einen Scanner hervor und ortet Ibis Spur. Sie haben seine Fährte aufgenommen. Am Morgen wacht Fred in seiner Villa auf, im Gästebett. Er schaut sich um und lächelt. Dann fällt ihm der gestrige Abend ein. Sein Lächeln verschwindet. Der Hase. Er geht in die Garage nachschauen. Hallo? Sprechender Hase? Aber da ist kein Hase. Okay, wow. Alter, du bist echt gestresst. Gut gelaunt steht er kurz darauf unter der Dusche. Er kämmt sich, putzt sich die Zähne und übt vor dem Spiegel für sein Vorstellungsgespräch. Hi, Fred O'Hare. Hey, Fred O'Hare, sehr erfreut. Ich bin Fred O'Hare. Sie brauchen mich für den Job. Und Sie geben mir den Job. Kurz danach ist er fertig angezogen mit Anzug und Schlips. In der Küche schenkt er sich einen Kaffee ein. Da fällt sein Blick auf eine Packung mit Hundefutter und ein Zettel mit Instruktionen. Wow, die Hunde. Fast vergessen. Sam, bis sich Daisy und Baby an Sie gewöhnt haben, tragen Sie beim Füttern bitte den Schutzanzug, den Sie im Flurschrank finden. Schutzanzug? Der Schutzanzug sieht aus wie ein Astronautenanzug. Dick eingepackt, stapft er nach draußen. In der einen Hand hält er einen Napf mit Hundefutter, in der anderen eine Wasserschüssel. Daisy, Baby, kommt her! Na los, ich hab's eilig! Plötzlich kommen zwei große, wütende Wachhunde aus einer Hundehütte und rennen auf ihn zu. Er rast davon. Die Hunde verbeißen sich in Freds Arm. Er wird zu Boden gezogen. Mit letzter Kraft rettet sich Fred ins Haus zurück und knallt die Tür hinter sich zu. Nein, ich hab euch doch runtergebracht. Nein, nicht sitzt, du auch sitzt. Der Schutzanzug ist völlig zerfetzt. Er zieht ihn aus. In Ordnung. Okay, alles gut. Er lehnt sich wieder an die Tür. Da hört er etwas von oben. Musik. Nein. Fred rennt die Treppe hoch. Karottenstücke liegen überall. Nein. Nein, nein, nein, nein, nein. Er rennt einen Flur entlang, immer der Musik nach. Als er die Tür aufmacht... Oh, hi, Fred. Ist das nicht unglaublich? Die haben hier doch echt ein Schlagzeug stehen. Ibi sitzt an einem Schlagzeug, das an eine Spielekonsole angeschlossen ist. Darauf läuft ein Musikgame. Extreme Rockmaster. Ey, wie findest du das? Hatte noch nie eine richtige Stunde. Ich bin der Extreme Rockmaster. Ich weiß, was du denkst. Fred schaltet die Musik ab. Nein, das weißt du nicht. Fred, was ist? Du siehst ein bisschen angeschlagen aus. Warum bist du eigentlich noch hier? Du hast hier oben nichts zu suchen. Du bist im verbotenen Teil des Hauses. Ja, genau wie du. Räum das auf, Mann. Du hast hier das totale Chaos verursacht. Ja, Chaos würde ich jetzt nicht sagen. Ich hab's mir bequem gemacht. Und was ist mit deiner Verletzung? Ha? Du hattest dich doch am Bein verletzt. Mhm, ja, genau. Ich brauchte ein weiches Bett, damit ich gesund werden kann. Oh, verstehe. Die ganze Treppe rauf hoppeln ging also, ja? Jede Stufe raufgeschleppt trifft's wohl eher. Aber das war's wert. Bin richtig schön flauschig nach dem Bad im Jacuzzi. Jacuzzi? Aus dem Badezimmer kommt Schaum. Oh ja, den kannst du eigentlich mal abschalten. Hat ganz schön viel Schaum gemacht. Nein! Fred rennt ins Bad. Die Wanne ist übergelaufen. Überall Schaum. Der Boden schwimmt. Fred dreht den Hahn zu. Meine Schwester bringt mich um! Wenige Minuten später sitzt Fred im Auto. Neben sich auf dem Beifahrersitz hat er einen Pappkarton. An einem Parkplatz mit Blick aufs Meer hält er an, nimmt die Box und geht zu einer hohen Klippe. Fred, warum bin ich in einem Karton? Sowas machen doch sonst nur Entführer. Soll das eine Überraschung werden? Okay, na komm, raus. Oh, wir gehen eine Runde wandern. Besser, wir bringen dich zurück in die freie Natur. Freie Natur? Neben dem Pfad steht ein Schild. Achtung, Klapperschlangen. Etwas weiter weg führt jemand zwei Jagdhunde spazieren. Ein Geier kreist über der Szene. Oh nein, nein, nein, nein, nein. Ich glaube, ich bleib doch lieber bei dir. Sieht so aus, als wimmelt's hier nur so von Fleischfressern. Fred dreht den Karton um und schüttelt. Aber Ibi klammert sich innen fest. Na gut, komm, nein, was machst du da? Willst du mich hier zurücklassen? Fred schleudert Ibi aus dem Karton. Leb wohl. Aber ich will bei dir bleiben. Fred, bitte geh nicht. Ich bin schon spät dran, verzieh dich. Ach, jetzt komm, Mann. Fred, Kumpel, ich bin auch lieb. Ich räume alles auf. Ich mach den Abwasch. Nicht dein Problem, hier draußen gibt's nichts abzuwaschen. Fred, nein, aber ich bin was Besonderes. Naja, wir sind alle was Besonderes. Damit setzt er sich ins Auto und steckt den Zündschlüssel ins Schloss. Da hüpft Ibi auf die Motorhaube. Ja, Ja, du verstehst mich nicht. Ich meine nicht besonders wie, oh, irgendwie ist jeder was Besonderes. Ich meine was anderes. Ich bin echt was Besonderes. Was wird denn das jetzt? Er presst kurz und unter ihm liegen ein paar bunte Bonbons. Siehst du? Jellybeans? Na und? Du kannst sprechen und pupst Süßigkeiten. Mach das irgendwo anders. Ja, du hast recht. Das ist nicht dein Problem. Ibi springt aufs Autodach. Dann lässt er sich von oben runterhängen und schaut ins Seitenfenster. Und in 2 Wochen kannst du dann vielleicht den Kindern in aller Welt erklären, warum sie ihre Osterkörbchen nicht bekommen haben. Sein Kopf verschwindet wieder nach oben. Ostern? Ostern? Fred erinnert sich an die Szene aus seiner Kindheit. Der Osterhase. Ibi schaut zum anderen Fenster wieder rein. Ich glaub's nicht. Oh doch, Fred. Ich bin der Osterhase. Fred denkt nach. Hüpf rein. Ja, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Es gibt dich. Ich wusste es. Was redest du da? Natürlich gibt's mich. Nein. Als ich noch klein war, da hab ich dich mal an einem Ostermorgen gesehen. Ehrlich? Ja. Das warst du doch, oder? Absolut. Keine Frage. Okay, du wirkst allerdings ein bisschen anders. Ich weiß nicht, warst du damals dicker? Aber vielleicht sind es auch die Klamotten. Also, Moment mal, was machst du eigentlich jetzt hier? Auch nur noch ein paar letzte Recherchen für die Osterlieferung, wie zum Beispiel ideale Eierverstecke finden und so. Oh, da ist eins, das ist perfekt. Oder Listen von Kindern erstellen, die eine Schokoallergie haben. Sowas halt. Na, so organisatorischer Kram. Ich verstehe. Okay. Sie kommen vor einem Bürogebäude an. Ein großer, grauer Flachbau. Fred parkt den Kombi ein. Ich habe jetzt ein Vorstellungsgespräch und du wartest hier. Ja, Sir. Ich bleib hier und bewache das Auto. Fred beeilt sich, reinzukommen und läuft schnell zum Empfangstresen. Eine schlecht gelaunte Dame sitzt dort. To Up Game? Moment bitte, ich verbinde Sie mit Mr. Hill. Hi, ich bin Fred O'Hare. Ich habe um 10:30 einen Termin bei, Mrs. Beck. Die Empfangsdame schaut ihn streng an. Sie sind eine halbe Stunde zu spät. Säuerlich gibt sie ihm ein Formular. Füllen Sie das aus. Ja, Ma'am. Im Auto hält Ibi ein Nickerchen. Als in der Nähe eine Alarmanlage losgeht, schaut er neugierig aus dem Fenster. Was ist das für ein Gejaule? Er schaut genau hin. Da huschen 3 Gestalten mit pinken Militärmützen herum. Oh nein. Die Pinks. Sie hüpfen über die Autodächer und mit jedem Hüpfer kommen sie näher. Au! Ibi flüchtet aus dem Wagen. Er hoppelt ins Bürogebäude. Dort neben dem Empfang füllt Fred immer noch sein Besucherformular aus. Fred! Was machst du hier? Ich sagte, warte im Auto. Die Sache ist ernst. Ich brauche deine Hilfe. Nein, ich brauche deine Hilfe. Du darfst nicht hier sein. Verschwinde! Fred schubst den Hasen vom Stuhl in einen Papierkorb. Mach mich hier raus! Mrs. Beck kommt zu ihm. Ha? Mrs. Beck? Ja. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Allerdings kann ich nicht behaupten, dass mich Ihre Pünktlichkeit beeindruckt hätte. Ja, ich hätte ein 30 Ausreden, aber ich entscheide mich für eine direkte Entschuldigung. Es tut mir sehr, sehr leid. Nun ist sie doch beeindruckt. Okay, vergessen wir es einfach. Danke. Gut, fangen wir an, Fred. Ich führe Sie herum. Okay. Sie verschwinden in einem Gang. Im Empfangsbereich hüpft Ibi wieder aus dem Papierkorb. Er hat Todesangst. Fred sitzt Mrs. Beck gegenüber. In Ihren Bewerbungsunterlagen steht, dass Sie seit einem Jahr keinen Job mehr haben. Ja, meine Eltern sind zu mir gezogen und das ist zum Ganztagsjob geworden. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal ein wenig um und ich erzähle Ihnen ein bisschen was über die Firma. Okay. Sie gehen auf den Gang raus. Die gute Nachricht ist, bei uns können Sie sich hocharbeiten. Oh. Anfangen würden Sie in der Poststelle. Ah, Post. Ist das ein Problem? Nein, nein, ich liebe Post. Ich krieg auch Unmengen Post. E-Mails, Briefe, Kettenbriefe. Schreiben Sie mir. Da wir gerade von Post sprechen, das ist Cody. Ich stelle Sie ihm vor. Er ist zum Juniorchef befördert worden und Sie wären sein Nachfolger. Oh, wow, gratuliere. Cody ist ein ziemlich ungepflegter, unangenehmer Typ. Er hat die Hauspost auf einem kleinen Wagen. Anscheinend will er sich wichtig machen und Fred testen. Frage. Ich brauche 30 Kopien von irgendwas, sortiert, getackert, gebunden, auf meinem Schreibtisch, pronto. Was machst du? Ich mach 30 Kopien und mach dann das damit, was du gesagt hast. Cody grübelt einen Moment. Ich rieche Potenzial. Oh, Mrs. Beck, eine Frage zu meinem Mittagessen. Etwas zupft an Freds Hosenbein. Ibi. Er sitzt zwischen der Post in dem Wagen und schielt hoch. Fred bückt sich zum Postwagen und tut, als sei er daran interessiert. So kann er mit Ibi flüstern. Fred! Fred! Shh. Sag mal, tickst du noch richtig? Das ist ein extremer Notfall. Du machst mir alles kaputt. Verschwinde sofort! Du hast recht. Ich starte ein Ablenkungsmanöver und dann fliehen wir in dem Chaos. Ibi, nein! Bleib hier! Mrs. Beck schaut. Fred? Ja, ich habe ein gutes Gefühl bei dem Laden hier. Und wohin jetzt? Ibi hoppelt durch das Bürogebäude. Durch eine Studiotür hört er Musik. Drinnen spielen die Blind Boys of Alabama, eine Gospelband, deren Mitglieder allesamt blind sind. Ibi ist sofort gefangen von der Musik. Für mich klang's gut. Aber wo ist Ricky? Wir brauchen einen ordentlichen Backbeat dahinter. Ein Backbeat? Ich glaube, Ricky holt sich bloß einen Kaffee. Ibi hat sich reingeschlichen. Der Trommler ist weg. Ibi nimmt heimlich seinen Platz ein. Jetzt ist er wohl wieder da. Wie fühlst du dich, Ricky? Ja, mir geht's gut. Ich meine, alles klar. Alles cool. Sehr schön, na dann leg los. Fred und Miss Beck sind auf ihrem Rundgang jetzt auch bei der Studiotür angekommen. Dann ist hier noch unser Aufnahmestudio für die Musikspiele. Zum Beispiel Extreme Rockmaster, Extreme Jazzmaster und als nächstes bringen wir Extreme Bluesmaster raus. Was für eine coole Idee. Oh, wow, Sie haben die Blind Boys of Alabama. Er hat Ibi am Schlagzeug entdeckt. Er macht ihm wütend Zeichen, dass er verschwinden soll. Hör auf, ich zieh dir die Löffel lang, dass du nicht mehr... Okay, Fred, ich würde sagen, wir gehen nach... Ja, ich fühle mich plötzlich ein wenig unwohl. Oh. Gibt es hier eine Toilette? Ja. Wo ist die? Im Studio beenden die Blind Boys ihren Song. Das war brillant. Ich meine, das war tight. Klang wirklich gut. Aber ich erkenne meinen Drummer, wenn ich ihn höre. Also, wer bist du, Kleiner? Okay, ich geb's zu, ich bin kein Bluesman. Mein Name ist Ibi, ich bin einfach nur ein Typ von der Straße mit ein paar Sticks und einem Traum. Ich kann es verstehen, wenn ihr mich jetzt rauswerft und mir keine Chance geben wollt. Hey, ganz ruhig, Freund. Also, wir haben da einen Kumpel und der ist immer auf der Suche nach jungen Talenten. Und der Mann ist ein Genie. Na, Pate der Unterhaltungsindustrie. Der blinde Musiker drückt ihm ein Flugblatt in die Pforte. Morgen gibt's ein Casting. Ibi liest... Eine Castingshow mit David Hasselhoff. Live im Fernsehen. Der Hoff? Ihr meint, der kann mir helfen. Wenn er dich leiden kann, ja. Wow, danke, Blind Boys. Kurz darauf sitzen die beiden wieder gemeinsam im Auto. Und Fred, wie ist es gelaufen? Nein, ich will kein Wort hören. Die Pinks folgen unbemerkt dem Volvo, können aber nicht dranbleiben. Der alte Osterhase sitzt im Zimmer seines Sohns. Am Schlagzeug. Er ist sehr melancholisch. Carlos kommt rein. Ah, Senor, wie fühlen Sie sich, Boss? Störe ich vielleicht gerade? Es ist noch nie so still hier gewesen. Ja, so deprimierend. Misten Sie alles aus. Das könnte ein Arbeitszimmer sein oder ein Clubhaus oder ein Wellnessbereich. Oh, das wäre doch lustig. Ich hab gesagt, seine Träume seien lächerlich. Tja. Welcher Vater tut denn sowas? Nein, Senor. Ich erlaube nicht, dass Sie sich selbst die Stuntpauke spielen. Jeder könnte sich beim Glück bedanken für einen Vater, wie Sie sind. Dankeschön, Carlos. Ich vermisse ihn. Ja, ich auch, Senor. Einen Sohn zu ersetzen ist sehr, sehr schwierig. Schwierig. Aber unmöglich ist es nicht. Er setzt sich Hasenohren aus Plüsch auf. Carlos, ich... Was hast du da auf deinem Kopf? Was? Oh, meine neue Ohrenwärmer. Ah, der Frühling dieses Jahr ist so kalt. Wie auch immer. Was soll ich denn jetzt noch machen? Sissi, wie sollen Sie Ostern bestehen mit so einer wahnsinnigen Last auf den alten, gebrechlichen Sultan? Hey, wer sagt denn was für ein Alt? Nein, ich sage nur im Vergleich zu mir. Sie denken doch sicher nicht daran, die Reise selbst zu machen. Was für eine Wahl haben wir denn? Wir improvisieren. Muss es denn überhaupt eine Hasse sein? Was? Nun, ich nehme an, in solchen schweren Zeiten könnte sich auch ein demütiges Gucken dieser Aufgabe stellen. Ehrlich, Carlos. Carlos, mal ehrlich, das war witzig. Kannst du dir das vorstellen? Ein Küken bringt die Ostereier lächerlich. Oh, Jemini, aber ich finde es nett von dir, dass du mich aufmunterst. Oh, bitte. Es ist mir eine Freude, sich zu amüsieren, wenn du... Ein Küken, das... Ibi und Fred sitzen in einem Schnellrestaurant. Fred, ich habe mich gefragt, ob du... Naja, ob du morgen schon was vorhast. Oh, morgen fange ich Videospielfirma an. Oh, warte kurz, nein, das hat ja irgendwie nicht hingehauen. Ich weiß, das tut mir auch leid, aber weißt du was? Es gibt immer einen Silberstreif am Horizont und jetzt schau dir mal diesen Silberstreif an, Fred. Er schnippt das Casting-Flugblatt auf den Tisch. Fred erkennt sofort das Gesicht von David Hasselhoff. Der Hoff? Ja, bitte, ich brauche nur eine Mitfahrgelegenheit. Nein. Ach, komm schon, Fred, das ist für mich die ganz große Chance. Ich tue alles dafür. Ich verschwinde sogar aus deinem Leben. Ich bring dich zu Hasselhoffs Casting. Und dann sind wir quitt und Schluss. Asen-Ehrenwort. Schlag einmal. Schon gut, mündliche Vereinbarung reicht. Und dir ist doch wohl klar, sprechen kannst du nicht. Doch, ich kann. Nein, ich meinte eher, du solltest es nicht tun. Was, du meinst nie mehr? Nie mehr wäre wunderbar. Aber ab sofort vor allem nicht in Gegenwart anderer Menschen. Die könnten durchdrehen und wollen dann dein Gehirn sezieren. Sezieren? Das ist ja ein bisschen extrem. Es gibt eine einfache Erklärung dafür, dass ich sprechen kann. Es ist eine simple Kombi aus Niedlichsein und Magie. Okay, also einmal das Club-Sandwich und ein Stück Karottenkuchen mit Eiscreme. Die Kellnerin kommt mit dem Essen an den Tisch. Und Zitat, allem Süßkramgedöns, das sonst noch bei euch rumfliegt. Zitat Ende. Danke, Liebes. Er hat doch gesprochen. Und die Kellnerin fand es ganz normal. Fred ist baff. Wie es aussieht, ist mein Gehirn noch intakt, Fred. Als die beiden mit dem Auto wieder in der Villa auftauchen, entdeckt Fred Sams Auto in der Einfahrt. Oh Mann, meine Schwester ist hier. Eine Schwester hast du nie erwähnt. Ah, wir wissen noch so vieles nicht voneinander, Fred. Oh Mann, wenn sie nach oben geht, bin ich tot. Wieso? Wieso? Darf ich dich mal an heute Morgen erinnern, als du das Bad geflutet und das Schlafzimmer zerstört hast? Fred, überlass das mir. Ich glätte die Wogen. Er hält ihn fest. Sieh mich an. Ein Wort von dir und ich eröffne die Jagd. Ist alles klar? Ibi nickt. Okay, ich lenk sie ab und du schleichst nach oben und machst alles sauber. Leise. Fred geht zum Haus. In der Eingangshalle trifft er Sam. Sam! Fred, wie war das Vorstellungsgespräch? Oh, danke der Nachfrage. Ist alles glatt gegangen. Wirklich? Ja. Oh, das gibt's doch nicht. Wieso so überrascht? Oh, wow. Ich wusste nur nicht, ob es so das Richtige für mich ist. Weißt du, keine Ahnung, wo da der Hase im Pfeffer lag. Irgendwas an der Sache war schräg. Es sollte dann doch nicht sein. Was ist denn passiert? Das nur an einer Sache festzumachen ist ein bisschen schwierig. Oh, Fred. Ich weiß. Tut mir leid. Ein Staubsaugergeräusch aus dem oberen Stockwerk? Was ist das? Ich weiß nicht. Ich darf ja nicht nach oben, also bin ich da auch nie gewesen. Oh. Okay. Sie rennt zur Treppe. Fred ihr nach. Sam, und du darfst das auch nicht. Geh nicht darauf. Sam, geh nicht darauf. Ich flehe dich an. Ich kann alles erklären. Oh mein Gott. Sieh dir das an. Sie kommen ins Schlafzimmer. Alles ist aufgeräumt. Auf dem ordentlich gemachten Bett sitzt Ibi. Er wirkt wie ein Stofftier. Oh. Jetzt sieh dir doch mal diesen süßen Stoffhasen an. Wow. Ja. Sie nimmt den Hasen hoch. Ist der süß. Ja, oder? Ja, nur weißt du, wir sollten gar nicht groß mit ihm rumspielen. Wir dürfen ja eigentlich nicht mal hier oben sein. Also... Mann, krass, der sieht ja fast echt aus. Findest du? Ich finde ihn irgendwie gruselig. Sie kuschelt den Hasen an ihre Wange. Der scheint das sehr zu genießen. Zu Freds Zorn. Oh, der ist ja so weich und süß und knuddelig und... Und... Warm. Er nimmt ihr den Hasen ab. Okay, legen wir ihn lieber wieder zurück, bevor es dir zu unangenehm wird. Nein, mir ist das nicht unangenehm. Naja, aber mir schon, denn ich passe hier auf und habe immerhin die Verantwortung. Oh. Er stopft ihn in eine Schublade. Au! Au! Was ist das? Au! Fred, ich mache mir langsam wirklich Sorgen um dich. Gemeinsam gehen Sam und Fred wieder nach unten. Hey Sam, mach dir keine Sorgen, okay? Ich finde schon noch einen Job. Ich weiß. Ich dachte nur, es wäre morgen Abend leichter für dich, wenn du Mom und Dad erzählen könntest, dass du bereits einen Job hast. Warte, morgen Abend? Was ist denn da? Alex Aufführung, von der sie schon seit Wochen redet. Na, dann komme ich einfach nicht. Oh doch, und oh, Fred, bitte, sie ist deine Schwester. Ja, schon gut. Zieh was Nettes an. Ich zieh auch was Nettes an. 7 Uhr. 7 Uhr. Nicht vergessen, hab dich lieb. Hab dich 7 auch Uhr. Lieb. Und vertanken. Bis dann. 7 Uhr. Als sie weg ist, kommt Ibi zu Fred gehoppelt. Süß. Hat sie einen Freund oder so? Nein, sie ist Single und steht voll auf Häschen. Am nächsten Tag steht Fred in einer langen Schlange vor dem Theater an, in dem die Castingshow stattfindet. Die Sendung heißt Hoff erkennt Talent. Alle Arten von Künstlern warten auf ihre große Chance. Leute mit Hundenummern, Tanzgruppen, Jongleure, eine unübersehbare Menge von Menschen, die sich Hoffnungen auf den großen Durchbruch machen. In Freds Rucksack sitzt Ibi, nur sein Kopf guckt raus. Wow, sind ziemlich viele Leute hier, Fred. Viel mehr, als ich gedacht hatte. Bist du nervös? Naja, ein bisschen. Es ist nur, ich glaube, mir wird gerade schlecht, Fred. Ich habe eigentlich noch nie vor fremden Leuten gespielt. Ach komm, das kann dein großer Durchbruch werden. Ah, das weiß ich aber. Was, wenn ich's verhaue? Jetzt bleib mal locker. Ich kündige dich erstmal nett an und du haust sie dann um. Ja? Ja. Als sie endlich im Saal sind, können sie die Nummer der Leute vor ihnen sehen. Ein Mann führt einen wilden Breakdance auf. Danke. Der Nächste. Einer ist mit einem dressierten Äffchen da. Der Nächste. Jemand macht einen chinesischen Drachentanz. Der Nächste. David Hasselhoff scheint schwer zu begeistern zu sein. Der Nächste. Als Fred an der Reihe ist, betritt er sehr selbstbewusst die Bühne. Mr. Hasselhoff. Ja? Durfte ich Sie Hoff nennen? Ja. Fantastisch. Sir, mir ist klar, dass Sie wohl schon alles gesehen haben. Aber das hier sprengt selbst die Grenzen Ihres umfangreichen Erfahrungsschatzes. Was Sie gleich sehen werden, wird Sie absolut verblüffen. Es übersteigt alles, was heute als Maß... Zur Sache. Kommen Sie zur Sache, mein Freund. Okay. Hier ist Ibi. Ibi sitzt am Schlagzeug. Er wirkt unsicher. Hasselhoff schaut ihn sehr zweifelnd an. Fred versucht, ihm Mut zu machen. Komm schon, Trommel. Ibi beginnt zaghaft zu trommeln. Nach und nach wird er mutiger. Stopp, stopp, stopp, stopp. Ich will nichts mehr hören. Ach, kommen Sie, Mr. Hoff, wir haben so lange gewartet. Geben Sie ihm doch eine Chance. Ich habe ihm eine Chance gegeben und ich mag es nicht. Ich liebe es. Juhu! Ja! Hoff erkennt Talent und der Mümmler da hat Talent. Danke, David Hasselhoff, ich werde Sie nicht enttäuschen. Das ist meine einmalige Chance und ich habe vor, Sie beim Schopfe zu packen. Hey, Moment. Sie sind nicht überrascht, dass ich ein sprechender Hase bin? Kleiner Mann, mein bester Freund ist ein sprechendes Auto. Kannst du bei der Live-Sendung am Samstagabend dabei sein? Ich schick dir eine Limousine. Als Fred und Ibi wieder auf der Straße sind, hüpft der Hase aufgeregt herum. Hast du gehört? Hast du den Hoff gehört? Ich hab's geschafft, Fred! Ja, klang so, als fand er dich richtig gut. Ich meine, er ist ein guter Schauspieler, aber ich denke, er meinte es so. Danke, Kumpel. Und glaub nicht, ich hätte unsere Abmachung vergessen. Du hast deinen Teil erledigt, jetzt verschwinde ich aus deinem Leben. Gut. Ja, gut. Wir hatten noch eine schöne Zeit, oder, Fred? Ja, teilweise schon. Du hast mir meinen Kindheitstraum zurückgebracht. Und, was noch? Lass mich überlegen. Die Pinks. Sie seilen sich an der Fassade des Theaters ab. Hatten wir eine schöne Zeit. Eigentlich nur einmal. Aber ich habe den Typen auf meiner Lunchbox aus der zweiten Klasse getroffen. Hasselhoff, wow. Er dreht sich nach dem Hasen um. Ibi? Ibi? Ibi ist weg. Fred! Da sieht er ihn, hinter einem Baum. Was machst du denn da? Die Pinks sind hier. Wer sind die Pinks? Die Pinks! Fred sieht nichts. Hier ist niemand. Oh doch, sie sind hier. Wenn die mich sehen, bringen die mich zurück auf die Osterinsel und ich werde niemals Schlagzeug spielen können. Die Pinks also, ha? Klingt super fies. Lass dich bloß nicht von ihrem niedlichen Namen täuschen. Sie sind die Leibgarde des Osterhasen. Ibi flitzt los, zum Auto, Fred ihm nach. Aber du bist doch der Osterhase, oder? Natürlich, eigentlich schon. Was meinst du mit eigentlich schon? Das erkläre ich später. Steig ein! Ibi späht aus dem Fenster, als sie losgefahren sind. Pass auf, ich hätte den Job dieses Jahr übernehmen sollen, aber ich bin abgehauen. Was, bist du nicht ganz dicht? Wer will nicht der Osterhase sein? Das ist doch der beste Job der Welt. Ja, sollte man meinen, aber das ist das, was mein Dad will, nicht ich. Er hat so hohe Erwartungen. Was kann ich da anderes schaffen, als ihn zu enttäuschen? Ach, klingt vertraut. Naja, manchmal begreifen Väter sowas nicht. Er hat mir gesagt, ich würde immer nur an mich selbst denken. Und manchmal treffen sie voll ins Schwarze. Komm schon, Fred. Ich meine, ich weiß, wir wollten eigentlich getrennte Wege gehen. Aber bitte, du musst mich beschützen. Es tut mir leid, aber ich kann dich weder irgendwo lassen, noch kann ich dich irgendwo mit hinnehmen. Und heute Abend spielt meine Schwester Theater. Oh, ich liebe Theater. Am Abend versammeln sich die Eltern und Geschwister der Grundschulkinder im Theatersaal der Schule. Das Stück heißt »Der Zauber des Osterfestes«. Die Eltern der Familie O'Hare sitzen in der ersten Reihe und halten gemeinsam mit Sam noch einen Sitz frei. Freds Vater Henry wendet sich an den Mann auf dem Sitz neben ihm. Hallo. Hi, geht's gut? Ja, danke. Wen spielt Ihr Kind? Ein Ei. Ein Ei? Ja. Wow, na sowas. Mein Kind ist der Osterhase. Sozusagen die Hauptrolle. Ach, Dad, alle Rollen sind gleichermaßen wichtig. Oh ja, na klar. Sicher. Entschuldigung. Fred ist im Saal angekommen und beeilt sich, zu seiner Familie zu gelangen. Er trägt seinen Anzug und eine Aktentasche. Die ist nagelneu. Das Preisschild klebt sogar noch drauf. Er sieht aus wie ein Geschäftsmann. Fred! Ah, bitte begeben Sie sich auf Ihre Plätze. Das Stück fängt jetzt. Hallo, Mom, Dad. Die Bühne füllt sich mit Kindern in Kostümen. Eier, Küken, Körbchen, Schokohäschen marschieren auf. Der Osterhase wird dargestellt von Alex. Sie tritt nach vorne und fängt an zu singen. Hier kommt jetzt der Osterhase. Hüpf dabei und komm zu mir. Hüppeldi, hoppeldi, Ostern ist bald da. Ibi linst aus der Aktentasche. Natürlich ist er mit dabei. Er verzieht das Gesicht. Was sind das für grässliche Geräusche? Plötzlich sieht er die Schattenrisse von drei Häschen an der Wand. Er springt aus der Tasche. Oh nein, Sie haben mich gefunden! Fred fängt ihn ein, direkt am Bühnenrand. Da merkt Ibi, dass er sich geirrt hat. Es waren nur verkleidete Kinder. Oh, schon gut. Leute, falscher Alarm, bitte. Macht weiter mit eurem grässlichen Gejaule. Wieso spricht dieser Hase eigentlich? Fred erlernt die Kunst der Bauchrednerei. Fred hält den Hasen wie eine Bauchrednerpuppe. Ja, ich dachte mir, ich könnte damit vielleicht Geld verdienen. Das restliche Publikum amüsiert sich über die Nummer. Du machst dich lächerlich, hör auf und setz dich hin. Aber Ibi hat Feuer gefangen. Wer von euch will ein Lied hören? Wir würden sehr gerne ein Lied für euch singen. Nein, würden wir nicht. Geh zum Affen zu machen und setz dich hin. Ja, ja, unbedingt. I want candy. Wohl oder übel muss Fred die Nummer mitmachen. Die Kinder sind begeistert. I want candy. Leg los, Jungs. Ich kenne ein Mädchen, das ist so süß. Candy. Benimmt sich fein, ist niemals fies. Candy. Freds Mutter findet es toll. Richtig gut. Ich sehe deine Lippenbewegung. Ja, ich gehe für sie durchs Feuer. Jetzt wird stolz, Himmel, ja. I want candy. Jetzt die muffeligen Väter. I want candy. Alex steht stinksauer am Bühnenrand. Ich stehe auf deine Leckereien. Candy. Ich stehe auf deine Schleckereien. Fein und süß. Wir sind der Hit. Sie lieben uns. Später in der Schulaula laufen Eltern und Kinder durcheinander, trinken noch etwas und gratulieren ihren Kindern zur gelungenen Aufführung. Ein Mädchen drückt Fred einen Blumenstrauß in die Hand. Hier. Oh, sind die für mich? Mhm. Wie süß von dir. Dankeschön. Er versucht, sich rauszuschleichen. Dabei kommt er an Alex vorbei. Alex, hast du toll gemacht. War sie nicht ein toller Osterhase? Sie tritt ihm ans Schienbein. Oh. Idiot. Oh. Sein Vater kommt dazu. Oh, hey, Dad, ich wollte gerade gehen. Ist das dein Berufswunsch? Grundschülern die Schau zu stehlen mit deiner Bauchrednerpuppe? Nein, nein, nein. Ich habe noch ganz andere Sachen laufen. Ja. Da ist er. Was? Dein Gesichtsausdruck. Vollkommene und totale Enttäuschung. Also tut mir leid, Fred, aber mal ehrlich, kannst du mir vielleicht, ich weiß nicht, auch nur einen Grund nennen, warum ich nicht enttäuscht sein sollte? Fred schaut sich um. Überall sieht er Osterhasen. Auf Bildern, als Kostüme. Ja, also... Nur einen? Ja, ich... Fred. Fred, wo bist du denn? Ja, ich bin hier. Mir ist nur gerade... eingefallen. Ich habe da tatsächlich eine ganz tolle, reelle Sache in Aussicht. Ach ja? Ja, ein super Job. Na, erzähl mal. Kann ich noch nicht, ist aber eine große Sache. Du wirst begeistert sein. Ist wirklich groß. Er stiehlt sich aus der Tür und verschwindet. Sein Vater bleibt seufzend zurück. Wieder in der Villa angekommen, setzt sich Fred mit Ebi aufs Sofa. Offensichtlich hat er etwas auf dem Herzen. Ebi, ich hab die ultimative Idee. Als kleiner Junge hat mir keiner geglaubt, dass ich den Osterhasen gesehen hab, okay? Er holt einen uralten Schokohasen aus seinem Kästchen. Er ist angeschmolzen und verbeult. Dennoch hat er das hier für mich dagelassen. Diesen Schokohasen, den ich aufbewahrt habe. Oh, weia. Und heute ist es mir klar geworden. Ich habe erkannt, dass es mein Schicksal war, ihn zu sehen. Ganz genauso, wie es mein Schicksal war, dir zu begegnen. Es führt alles zu diesem Ergebnis. Zu welchem denn? Du willst nicht der Osterhase sein, richtig? Und ich weiß, wer dich ersetzen. Ich. Entschuldige, Fred, kannst du das bitte nochmal in mein gutes Ohr sagen? Ich möchte Osterhase werden. Ibi gibt ihm eine Ohrfeige. Wofür war das denn? Das macht man mit Typen, die verrückt geworden sind. Ein menschlicher Osterhase? Komm schon, Fred, das ergibt keinen Sinn. Dann ergibt ein Hase auch keinen Sinn. Du verteilst Eier. Wenn du jetzt mit Logik anfängst, dann müsstest du ein Osterküken sein. Was? Oh, komm schon. Die Leute sind vielleicht erstmal skeptisch, aber hey, Veränderungen können doch was Gutes sein. Echt, den Job willst du gar nicht. Der Stress ist die Hölle. Bei mir hat das auch Spuren hinterlassen. Hey, ungefähr 9 Monate lang hat allein der Anblick eines bemalten Eis bei mir Brechreiz ausgelöst. Und Hasen sind körperlich gar nicht in der Lage zu kotzen. Es ging also stundenlang nur. Und nichts kam raus. Ist mir egal. Überleg mal, Fred. Ist mir egal. Wenn du ein Drummer sein kannst, kann ich auch der Osterhase sein. Fred, du kannst nicht einfach mal so der Osterhase werden. Mein Dad müsste dir erst besondere Kräfte verleihen. Er klopft mit einem Holzlöffel auf Freds Bauch. Und überhaupt, der Osterhase muss topfit sein. Oh. Und du bist ein Schlafi. Und zu guter Letzt muss der Osterhase blitzschnelle Reflexe haben. Lass den Quatsch. Ich mein's ernst. Ich kann das. Ich werd zum Osterhasen. Carlos, das Osterküken, das als Stellvertreter des Osterhasen in der Fabrik arbeitet, hält eine Rede an die Belegschaft. Phil muss ihn dabei herumtragen. Der dickköpfige alte Puschelhase weigert sich, einen anderen zu krönen. Und das kann nur eines bedeuten, meine lieben Freunde. Alle Osterküken sind zusammengekommen. Wir werden diese Angelegenheit höchst selbst in die Hand nehmen. Viel zu lange mussten wir schuften unter der Tyrannei des Puschelhasen. Aber das ist vorbei. Es wird Zeit für den Aufstand des Osterkuchens. Es gibt einen neuen Boss. Wirklich? Und wer ist das? Bin ich das? Hast du sie noch alle? 2 Arbeitskaninchen fahren an der Kükenversammlung vorbei. Hola. Ja, wir proben nur für das große Osterlieder Wetzingen. Okay, Leute, diesmal singt ihr viel mehr besser. Und der 1 und der 2. Und der 3 und der 4. Ich bin es, ich, du Idiot. Ich ergreife die Macht. Oh, ich verstehe. Aber zuerst muss ich in Form kommen. Ich werde zum Osterhasen. Auch Fred meint es offenbar ernst mit seinem Entschluss, der neue Osterhase zu werden. Er sitzt in der Küche der Villa und färbt ein Osterei. Um ihn herum stehen überall bunte Eier zum Trocknen. Hunderte. Eben kommt Ebi reingehoppelt. Weißt du, ich hab's mir nochmal überlegt, Fred. Oh! Morgen, Ebi, wie geht's? Fred, hör zu. Du hast mir geholfen, Drummer zu werden. Und wie zahle ich es dir zurück? Ich pupse Jellybeans auf deinen Traum. Aber nein. Nein. Ich hab meine Meinung geändert. Ich hatte eine Erleuchtung. Wir werden das schaffen. Und das hast du gut gemacht mit den Eiern. Ich sag doch, ich mein's ernst. Im Garten der Villa geht das Training los. Und 72 Kondition ist ein Muss, Fred. 73. Krafttraining. Fred liegt auf einer Bank im Garten und stemmt Gewichte. Eine Stange mit Osterkörbchen an den Enden. Ach, das macht Spaß. 2 Kumpels, die zusammen abhängen und eine Runde pumpen. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ich auch, Fred. Ich fühle mich großartig. Carlos absolviert fast dasselbe Programm in der Fabrik. Er stemmt einen Lolli. Phil, wie mache ich mich? Sei ehrlich. Als nächstes Geschwindigkeit und Beweglichkeit. Ich will von dir nur noch einen Kondensstreifen mit schicker Frisur sehen. Fertig, los! Mit 2 Körbchen in den Händen muss Fred über Hürden springen. Fred, das war richtig gut. Für ein paar Sekunden hattest du wahre Größe. Carlos nimmt als Hürden Osternester auf dem Fließband. Oh ja. Oh, ich fange das Brennen. Aber gut, ein gutes Brennen. Phil regelt die Geschwindigkeit. Viel schneller, viel schneller. Entschuldigung, Sir. Fred lernt hüpfen mit einem Hüpfball. Komm, Fred, immer weiter hüpfen. Das ist die richtige Einstellung. Der Schüler wird zum Meister. Der Padawan wird zum Jedi. Der Mensch wird zum Osterhasen. Carlos schleppt einen Spielzeuglaster mit einem Seil ab. Phil sitzt darauf. Oh, ich spule, wie ich starker werde. Oh. Phil, wie sehe ich von hinten aus? Meine Popacken, die sind schön knackig, ja? Sind wie gemalt, Sir. Sieh, ich weiß. Fred hat ein sehr einfaches Gesicht auf ein Ei gemalt. Das ist wirklich gut. Auf eine rüde, fast primitive, für mich persönlich beleidigende Art. Carlos hat ein atemberaubendes, klassisches Fresko mit feinsten Details gemalt. Wie findest du's? Ist ein bisschen zu heiß für die Kids, was? Endlich schafft es Fred auch, ein Ei ganz passabel zu bemalen. Wow. Gute Arbeit, Fred. Erschöpft schlafen abends beide Freunde am Küchentisch ein. Als die Sonne schon durch die Fenster scheint, schlafen beide noch. Fred im Bett, Ibi auf dem Sofa. Plötzlich spürt der Hase, dass irgendetwas nicht stimmt. Vorsichtig öffnet er ein Auge. Er setzt sich auf. Er sieht die Schatten von drei Kaninchen an der Wand. Als er zum Fenster hinausschaut, sieht er die Pink Berets. Nein, nicht heute. Sie schleichen durch den Garten. Mit Betäubungspfeilen schicken sie die Wachhunde schlafen. Sie haben die Terrasse erreicht. Ibi flitzt in Panik durch die Zimmer. Aus seinem Koffer holt er ein kariertes Hemd. Er rast in die Küche, schnappt sich einen großen Suppentopf und wirft einen Tiefkühltruthahn hinein. Sein Hemd wirft er dazu und stellt beides auf den Herd. Die Pink Berets schlüpfen von hinten her ins Haus. Sie stehlen sich ins Wohnzimmer. Vorn hoppelt Ibi raus. Die Limousine der Fernsehproduktion ist da. Was ist mit Fred? Ach, der kommt schon zurecht. In der Küche entdecken die Pinks den Suppentopf. Darin finden sie den Truthahn mit dem Hemd. Fred kommt aus dem Schlafzimmer in die Küche. Er sieht die Kaninchen. Sie drehen sich zu ihm um. Hey, ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid doch die Pinks, oder? Ha. Ibi sagt, ihr wärt total gruselig, aber ihr seid doch super niedlich. Ein schneller Puster mit dem Blasrohr. 6 Betäubungspfeile treffen ihn. Oh. Als er wieder zu sich kommt, sitzt er in der Süßigkeitenfabrik auf der Osterinsel. Er sieht die Produktionsanlagen. Die Osterinsel. Oh, Sie haben mich hergeholt, damit ich Sie zu Ostern anführe, natürlich. Küken und Häschen starren ihn an. Fred wendet sich an die Arbeiter, die um ihn herumstehen. Hallo, liebe Mit-Osterlinge. Ich fühle mich wahrhaft geehrt, dass eure Wahl auf mich gefallen ist. Und so wahr ich hier heute vor euch stehe, ich kann... Er ist gefesselt, mit einem Seil an eine Säule gebunden. Oh, gehört das zur Krönungszeremonie? Carlos springt plötzlich auf Freds Knie. Er spuckt ihn an. Ich spüre hier eine komische Spannung. Jetzt kommt Ibis Vater dazu. Carlos, was geht hier vor? Wer ist diese Person und was will der hier? Wow, Sie sind... Der Anführer. Ich bin Fred O'Hare. Ich habe Sie nicht kennengelernt, aber gesehen, als ich klein war. Gut sehen Sie aus. Senor Hasse, seien Sie stark. Denn dieser herzlose Mensch, er hat Ihren Sohn ermordet. Was? Ibi? Hast du ermordet gesagt? Nein, ich habe ihn nicht umgebracht. Oh, Lügner. Das kann nicht sein. Wo sind die Pinks? Die Pink Berets lassen sich mit dem Topf, in dem das Suppenhuhn schwimmt, von der Hallendecke ab. Der Osterhase schaut hinein. Nein. Um Moment mal, das ist doch kein... Halt still, Mensch. Siehst du nicht, du hast sein armes, altes Herz gebrochen. Wollt ihr mich verarschen? Ich teile ihr Leid, alter Freund. Ibi war wie ein Sohn für mich. Ich muss mich zusammenreißen, aber seien Sie unbesorgt. Ich werde mich um Ostern kümmern. Okay, wartet, wartet. Interessiert's keinen, dass das dein Tiefkühltruthahn ist? Nein, nein, nein, das ist Ibi. Er hat dasselbe Hemd an und so und überhaupt. Mein zutiefst empfundenes Beileid. Er schnappt sich ein Megafon. Achtung, Buschelhase. Eine Gedenkfeier für Ibi findet im Eiermahlraum statt. Es werden Kaffee und Karotten gereicht. Die Hasen gehen alle in den Eiermahlraum. Als alle darin sind, verrammelt Carlos die Tür hinter ihm. Carlos, was führst du im Schilde? Das nennt man Coup d'État. Das ist Französisch für Coup d'État. Aber Carlos, jahrelang warst du doch immer meine treue Nummer zwei. Tja, nur ich habe diesen Nabel voll von Nummer zwei. Unsere Zeit ist gekommen. Wir sind Nummer eins, ja? Wir sind jetzt die Bosse. Die Pink Berets greifen an. Sie springen auf Carlos zu, der schnappt sich einen Schlauch und bespritzt sie mit flüssiger Schokolade. Die Schokolade wird sofort fest. Die Kaninchen sind darin gefangen und erstarren in ihrer Karate-Position. Packt ihn! Die Küken werfen sich auf den alten Osterhasen. Hey, hey, hört sofort auf damit! Das ist eine Ikone der Feiertagskultur! Nein! Ibi bereitet sich in der Garderobe des Fernsehstudios auf seinen Auftritt vor. Er ahnt nicht, was gerade auf der Osterinsel passiert ist. Trotzdem ist er deprimiert. Vor dem Spiegel versucht er, sich Mut zu machen. Du schaffst das! Du bist der weltbeste Hasenschlagzeuger! Du bist ein Superstar! Plötzlich widerspricht sein Spiegelbild. Du bist ein Trottel, weil du Fred im Stich gelassen hast. Hey, so eine innere Stimme kann ich jetzt nicht gebrauchen. Daran hättest du denken sollen, bevor du Fred im Stich gelassen hast. Hey, jetzt sag doch mal was Positives über mich. Kann ich nicht, du hast Fred im Stich gelassen. Ein Produktionsassistent kommt in die Garderobe. Oh, hallo. Na, wer ist das denn? Ist, App hier drin, bitte? App? Unsicher und etwas ängstlich geht Ibi mit bis hinter die Bühne. Draußen ist schon der Ansager dabei, das Publikum aufzuwärmen. Willkommen bei Hoff erkennt Talent. Da ist er ja. David Hasselhoff kommt zu Ibi. Na, wie geht's, mein Kleiner? Ehrlich gesagt, Mr. Hasselhoff, ich hab da ein Problem. Ist es das Lampenfieber? Glaub mir, richtig abstellen konnte ich das auch nie. Aber ich hab da eine gute Lösung. Nein, es ist nicht das Lampenfieber, David. Ich kapier einfach langsam, dass ich ein total egoistischer Hase bin. Wissen Sie, ich finde Schlagzeugspielen super, aber als mein Freund mich am meisten gebraucht hat, habe ich ihn zurückgelassen in einem Haus voll mit Ninja-Hasen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß, wenn ich jetzt gehe, war es das mit dem großen Ruhm. Und unerhörtem Reichtum. Und unerhörtem Reichtum. Und all den Häschen, die man haben könnte. Ja, und all den Häschen. Also, Sie sind mir hier nicht gerade eine große Hilfe, David. Und nicht zu sagen, gar keine. Und Fred steckt vielleicht in großen Schwierigkeiten. Geh zu ihm. Ibi verlässt das Studio. Geh zu ihm. Hoff springt auf die Bühne. Fred? Jemand zu Hause? Fred! Ibi kommt wieder in die Villa zurück. Auf dem Boden findet er einen Betäubungspfeil. Au, au. In der Osterfabrik steht Carlos auf einer hohen Plattform. Er hat das goldene Zepter mit dem roten Ei in der Hand. Der Ostermond ist aufgegangen. Um Mitternacht erfüllen seine leuchtenden Strahlen das Ei des Schicksals mit Magie. Und dann endlich, Senior Puschelhase, bin ich der neue König von Ostern. Carlos, ich warne dich. Das Ei des Schicksals in den Händen eines Kükens ist zu gefährlich. Seine Macht zu bändigen gelingt nur einem Hasen. Tja, sehen Sie, wie ich bändige. Ich bändige. Oh, ich bändige schon wieder. Comprende? Aber Carlos, denk doch an die Kinder. Oh, das tue ich doch. Die Kinder wollen keine Süßigkeiten oder Schokolade. Von nun an werden ihre Körbchen gefüllt sein mit Maisenknödeln und getrockneten Grillen. Und den weltbesten, leckersten Rummen. Hast du denn jetzt vollkommen den Verstand verloren? Ruhe! Seht ihr, deshalb muss er nämlich weg. Wegen seiner ätzenden Haltung. Wie lässt mit einem Kompromiss, okay? Ein Jahr macht der Hase Ostern und im nächsten Jahr die Küken. Ist Schluss mit dem Snickstack. Auf nie mehr Wiedersehen, Buschelhase. Da geht die Aufzugtür auf. Ibi kommt in die Fabrik. Hallo, hey Leute, bin wieder da. Ja, war alles ein großer Irrtum, aber ich lebe. Er sieht seinen eingesperrten Hasenkumpel. Hey, hey, Larry, Kyle, was macht ihr da drin? Ibi, du lebst. Ibi. Dad, Fred, was ist hier los? Gummikanonen in Position, Feuer frei. Die Küken beschießen Ibi mit feuchten Fruchtgummis. Tut weh! Er ist sofort völlig verklebt. Auf Vorderband mit ihm! Häckselt ihn und zersnetzelt ihn. Sufert jetzt aber ein bisschen aus! Die Küken heben ihn auf ein Fließband. Sohn, Ibi! Die Herrschaft der Hasen ist vorüber! Ibi liegt auf dem Fließband, hoffnungslos verklebt. Carlos springt mit dem Zepter in einen Wagen, den Phil fährt. Fred, ich komme gleich! Zum Eierslitten, rubbel die Katz. Fred und der Osterhase hocken immer noch gefesselt in ihrem Korb. Da bemerkt Fred etwas. Sind diese Fesseln aus schwarzer Lakritze? Ja, genau. Widerliches Zeug. Dann können wir sie durchbeißen. Ja, du vermutlich schon. Carlos ist beim Osterschlitten angekommen. Eben öffnet sich durch die Zauberkraft des Mondlichts die Luke über der Halle. Die Küken, die den Schlitten ziehen sollen, sind auch da. Seht ihr, meine Freunde, ist genauso, wie ich euch gesagt habe, oder? Oh, heute Abend wird ein sehr, sehr großer Abend. Oh, oh. Jetzt scheint der Ostermond in die Halle und trifft auf das Zepter. Carlos beginnt zu schweben. Ich fliege und ohne mit meinen kleinen Flügelchen zu schlagen. Oh, es geht aufwärts für Carlos. Fred beißt die Schnüre durch. Geschafft. Gut gemacht, Fred. Okay. Hüpfen Sie rauf. Gut, kann losgehen. Ibi sitzt noch auf dem Fließband. Also langsam beschleicht mich die Ahnung von drohendem Ungemach. Direkt vor ihm taucht die Press- und Stanzmaschine auf. Er weicht den rotierenden Messern aus, die haarscharf an ihm vorbeisausen. Die Klebemasse fällt ab. Ich hab's geschafft! Okay. Gut so, Fred! Und los! Sein Vater und Fred springen aus dem Korb. Da ist er! Da ist Ibi! Ibi! Der Eierschlitten! Du musst Carlos aufhalten! Keine Sorge, Dad! Wird erledigt! Oh, die Macht durchstromt meine Adern! Oh, es ist so schön, König zu sein. Plötzlich verändert sich Carlos' Körper. Was passiert denn plötzlich mit mir? Oh. Ihm wachsen Hasenohren, Hasenfüße und Hasenzähne. Ibi kommt in die Halle. Oh, komm raus, Carlos! Es endet hier! Denkst du, du kannst dir Ostern unter Nagel reißen? Vergiss es! Da sieht er Carlos. Viel größer geworden, kräftiger, mit dem Zepter und fest entschlossen. Eigentlich denke ich, du hast eine große Zukunft vor dir. Du bist ein kluger Kerl, ein Vorkämpfer. Find dich gut. Weiter so. Er versucht, ihn umzuwerfen. Es klappt nicht. Eine Sekunde. Bist du fertig? Noch nicht ganz. Mit den Füßen knallt er ihm ins Gesicht. Carlos schnappt ihn und schleudert ihn weg. Ich komme. Warum? Er wirft sich auf ihn. Plopp gemacht. Dein Vater war ein Narr. Zu glauben, dass aus dir jemals etwas wird. Carlos Mümmler ist jetzt hier. Hüpfer bei mein Knuddeltier. Ostern ist bald wieder da. Er klettert auf den Osterschlitten. Die Startvorbereitung beginnt. Okay, Phil. Leite sämtliche Startsequenzen ein. Ei, ei, Captain. Küken angetreten. Achtung. Phil muss die Schlittenküken mit Handzeichen dirigieren. Und jetzt rechte Tragfläche, linke Tragfläche. Okay, wir sind startklar. Dann los, Phil. Ostern wartet. Okidoki. Ibi trommelt auf eine Dose. Oh oh. Phil bemerkt den Rhythmus und beginnt unwillkürlich mitzutanzen. Auweia. Ei, ei, ei, Phil, bring den Vogel in die Luft. Yeah! Phil? Schluss mit dir rum, Gormsi. Ja, Sir, Entschuldigung, wir starten. Oh nein, die Show ist noch nicht zu Ende. Durch die Trommelei kann Phil den Schlitten nicht mehr einweisen. Alles geht durcheinander. Der Schlitten steigt, rollt und dreht sich im Kreis. Was machst du denn? Wir wollen gerade auf. Phil, lass das, halt sie gerade. Phil, bitte, Phil. Phil! Phil, Gott sei Dank. Der Osterschlitten spielt völlig verrückt, weil Phil so herumzappelt. Dann stürzt er ab. Wuhu! Ja, na geht doch! Es ist noch nicht vorbei. Der Airbag knallt ihm ins Gesicht. Besten Dank auch. Bert! Ibi! Ibi rennt mit dem Zepter in die Fabrik zurück. Oh, ich war so in Sorge, mein Sonnenschein. Es tut mir so leid, was ich alles zu dir gesagt habe. Mir auch, Dad. Und dein Freund hier hat mir das Leben gerettet. Er war einfach unglaublich. Ja, ich... Das, ja, eigentlich schon. Hey, danke, Fred. Tja, in ein paar Stunden ist Ostern. Ich muss dann mal los. Aber was? Dad, ich bin bereit. Aber Ibi... Was ist mit deinem Traum? Ich werde immer ein Drummer sein, Dad. Aber ich kann trotzdem auch der Osterhase sein. Es gibt da nur eine Sache. Vielleicht ja, könnte oh ja. Das In Ordnung. Frederick O'Hare! Ja, Sir. Bitte tritt vor. Runter aufs Knie. Links oder rechts ist egal. Und nun lege deinen Zeigefinger bitte auf das Ei des Schicksals. Er tut es. Ibi, du bitte auch. Kraft des mir verliehenen Amtes erkläre ich euch Ibi und Fred O'Hare hiermit zu Co-Osterhasen. So sei es! Und nun fahret fort und beschenkt die Welt! Mit dem Osterschlitten geht es hinaus aus der Fabrik. Die Osterküken ziehen ihn hoch in die Luft, in die Nacht über den Osterinseln. Familie O'Hare hat sich zum Essen im Garten versammelt. Auch Fred ist da. Wunderbarer Brunch, Bonnie. Danke, Schatz. Mhm. Ganz köstlich. Danke. Finde ich auch. Das ist fantastisch, Mom. Du solltest ein Restaurant aufmachen. Ich sag's dir. Oh, ich danke dir, Fred. Das ist wirklich sehr lieb von dir. Und wenn ich das sagen darf. Seine Mutter schaut ihn an. Er hat den Osterhasenfrack an, eine breite Krawatte und eine Weste. Dein Kostüm ist einfach ein Traum. Es ist so herrlich verspielt. Oh, danke, Mom. Ist aber eine Uniform. Ich bin total erledigt. Hast du auch bis spät in die Nacht Pizza ausgeliefert? Osterkörbchen. Immer wenn du Osterkörbchen sagst, höre ich Pizza. Fällt mir leichter so. Okay, können wir das heute mal lassen, Leute? Ja, ich meine... Oh, da sind sie. Richtig aufregend. Das ist mein Co-Osterhase. Hey, bringt mich doch schnell noch zur Tür. Das wird lustig. Ist schon ein bisschen komisch. Wer kann das bloß sein? Keine Ahnung. Alle kommen mit zur Haustür. Im Vorgarten steht der Osterschlitten. Fred steigt auf. Oben sitzt Ibi. Wow. Fred? Fred, warte. Das ist... der absolute Wahnsinn. Ja, hab ich doch gesagt. Ist ziemlich cool, oder? Tut mir leid, dass ich es dir so schwer gemacht habe. Ach, Dad, du musst doch jetzt nicht... Ich bin stolz auf dich. Sie umarmen sich. Danke, Dad. Der Osterhase. Wow. Sozusagen die Hauptrolle. Fred schwingt sich zu Ibi in den Fahrersitz. Hallo, sag es, Fred. Und dann ab nach Hause. Ich wünsche euch allen frohe Ostern und auch einen schönen Spätvormittag. Dann startet der Schlitten. Die vielen kleinen Osterküken ziehen an und es geht hinauf. Höher und höher fliegt er. Los, Cheeper, los, Pieper, los, Brummi und Summi. Los, Kaki, los, Klacki, los, ihr Küken und Carlos. Na komm schon, Carlos, häng dich mal richtig rein. Carlos ist ganz vorne angespannt. Küken ziehen an und es geht hinauf. Höher und höher fliegt er. Los, Cheeper, los, Pieper, los, Brummi und Summi. Los, Gacki, los, Klacki, los, ihr Küken und Carlos. Na komm schon, Carlos, häng dich mal richtig rein. Carlos ist ganz vorne angespannt. Ich bin die ganze Nacht geflogen, also mach nicht so einen Wind, okay? Ein kleiner Putsch und plötzlich hopsen alle auf mir rum. Auf Wiederhören bei Audible. Audible. Clever lesen. Einfach Zeit sparen.